auf Spur oder Untergang. Endlich arbeiten Mann für Mann. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Aufschwung oder Untergang. Endlich arbeiten Mann für Mann. Groß oder ähnlich, ich hoffe wahr. Die Erneuerung liegt wieder nah. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Große Reden, ich hoffe wahr. Die Erneuerung liegt wieder nah. 9% neues Glück. Beste Führung, Schirmstück. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Aufschwung oder Untergang. Endlich arbeiten Mann für Mann. Groß reden, ich hoffe wahr. Die Erneuerung liegt wieder nah. Deutschland, Deutschland,